Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde der Soundcheck-Revue mit Bridget St. John. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. The world is so full of a number of things, and I think we should all be as happy as kings. So please don't be down if your day should turn sour. There are so many good things, just think of a color. You will fly high and see the many wonders that the seasons bring to you. Autumn burning red and amber, summer burning blue. And please remember all you have and not what you might lose. It isn't always easy, but it's better when you do. Bridget St. John im Jahr 1972 mit Fly High. Die ersten beiden Zeilen dieses Songs borgte sich Bridget St. John von Robert Louis Stevenson, dem schottischen Autor des Jugendbuchklassikers Die Schatzinsel. Natürlich hatte der noch diverses anderes Lesenswertes geschrieben, zum Beispiel eine Sammlung von 65 Kindergedichten, die 1885 erstmalig erschienen sind. A Child's Garden of Verses war eines von Bridget St. Johns Lieblingsbüchern während ihrer Kindheit. Grundgedanke eines Gedichts in dieser Sammlung war es, die Kinder dazu zu ermutigen, das Wunderbare auf diesem Planeten zu erkennen und schätzen zu lernen. Ein Gedanken, den Bridget St. John in ihrem Song dann fortspann, zum Beispiel betreffs der Farbenvielfalt während der verschiedenen Jahreszeiten. Fly High erschien 1972 sowohl als Single als auch auf Bridget St. Johns drittem Soloalbum Thank You For. Ein weiteres Mal steuerte bei diesem Song ein treuer Freund und Bewunderer ihrer Musik beseelte Töne bei. John Martin spielte bei Fly High die E-Gitarre und eine zweite akustische Gitarre. Bass spielte Rick Kemp. Hier sind noch zwei weitere Songs von Bridget St. Johns drittem Album Thank You For. Los geht's mit einem Lied, das ihr damaliger Ehemann Nigel Beresford geschrieben hat, Good Baby, Goodbye. You look so sorry, tears ready to flow. Breaking up circles we drew long ago. I see the writing, I'm ready to go. It's the end of time. Picture the lady who daily flew high, traveled the mountains and painted the sky, learning the new words, good baby, goodbye. It's the end of time. For the people I'll meet at the end of time. It's the end of time. It's the to the funeral. she didn't have no shoes. Our Lord didn't have no shoes. Das waren zwei Songs aus Bridget St. Johns drittem Soloalbum Thank You For, erschienen 1972. Der zweite Song, der gerade zu hören war, heißt Lazarus. Er ist ein altes Spiritual, das Bridget St. John während ihrer Studienjahre Mitte der 60er Jahre von einer Buffy St. Marie LP kennenlernte. Buffy St. Marie ist neben Bob Dylan und John Martin eine der Hauptinspirationsquellen von Bridget St. John gewesen. Zumindest bis Anfang dieses Jahrtausends blieb der Song Lazarus in ihrem Live-Repertoire. Davor gab es einen der schönsten Songs, die ich von Bridget St. John kenne, Good Baby Goodbye. Geschrieben wurde er von ihrem damaligen Ehemann Nigel Beresford. Bridget St. John singt ihn so, als ob er aus ihrer eigenen Feder geflossen wäre. Das macht sie bei jedem Song eines anderen, den sie singt, so. Bekanntlich ist die persönliche Anverwandlung eines fremden Werks das Merkmal aller wirklich großen Sängerinnen und Sänger. Die amerikanische Sängerin, Komponistin und Violinistin Eliza Randosa wurde 1970 als Kind zweier erfolgreicher Songkomponisten geboren. Mitte der 90er Jahre spielte sie Geige bei Mayo Thompsons Red Crayola, später machte sie bei den Folkrockern Fairchild mit. Irgendwann entdeckte sie genau diesen Song von Bridget St. John, Good Baby Goodbye. Sie erinnert sich im Booklet einer aktuellen Best-of-Kompilation von Bridget St. John daran, wie sie den Song gleich fünfmal hintereinander angehört hatte. Sie hatte das Gefühl, Bridget St. John würde sie an ihren intimsten Geheimnissen und Gefühlen teilhaben lassen. Sie begann danach, Platten von Bridget St. John zu suchen, in Los Angeles, New York und London. Eliza Randosa kaufte alles, was sie von ihr finden konnte. Und je mehr sie zuhörte, desto klarer wurde ihr, was für sie das Unverwechselbare an ihrer Musik war, nämlich die Fähigkeit, gleichzeitig ihre stärksten und ihre verletzlichsten Gefühle zu zeigen. Bridget St. Johns Musik sei nicht nur Spiegel deren eigener emotionalen Entwicklung, sondern universeller Ausdruck weiblicher Emotionalität. Von Eliza Randosas Solo-Debüt war in der ersten Soundcheck-Stunde schon ein Track zu hören gewesen, den sie gemeinsam mit Bridget St. John geschrieben und gesungen hatte. Und Eliza Randosa hatte noch mehr Glück. Aus der Begeisterung für die Künstlerin Bridget St. John hat sich eine persönliche Freundschaft der beiden entwickelt. Einer der Musiker, mit denen Bridget St. John in den frühen 70er Jahren mehrfach zusammenarbeitete, ist Kevin Ayers. Auch Kevin Ayers hat eine eher dunkel gefärbte Stimme, und beide beherrschen sie die französische Sprache und beide haben sie ein deutlich ausgeprägtes Desinteresse am Starwesen und das dringende Bedürfnis nach Privatleben. Hier sind drei Songs von Kevin Ayers, gesungen im Duett mit Bridget St. John. Der erste heißt The Spider and the Fly. Eine Fliege gerät ins Netz einer Spinne. Sie ist gefangen, schafft es aber zu entkommen und begreift dann, dass sie frei ist. Der Song handle also davon, sagt Ayers, dass man zuerst herausfinden muss, dass man in etwas gefangen ist, bevor man begreifen kann, dass man frei ist. Kevin Ayers und Bridget St. John in einer Aufnahme der BBC vom Januar 1971. The Spider and the Fly. This next song is about a fly being caught by a spider and then escaping and then suddenly realizing that he's free. Only goes to show that you have to find out that you've been caught before you realize that you're free. Doesn't go to show anything at all. Once there was a fly caught in a spider's web. The spider said, I'll leave him till he's dead. Then all at once the bird flew down, picked up a fly, disappeared in the sky. The bird flew high to a willow tree, opened his beak to tell his family. Then all at once the Jolie madame, tu reviens comme matin et comme le printemps et les autres beaux temps. Chanson du monde, chante toujours, on doit bien chanter ensemble. Aujourd'hui et demain, ne perds pas la chance pour continuer la danse, toujours. Jolie madame, tu reviens comme matin, et comme le printemps et les autres printemps, toujours. Chanson d'amour, c'est la vraie chanson du monde. Chantez toujours, on doit bien chanter ensemble. Chanson d'amour, c'est la vraie chanson du monde. Chantez toujours. An oyster was a-traveling along the ocean road. He'd been some time preparing, and now he'd left the foe. He was sick of being oysterized. He wanted to explode, to explode. Ula, ula, ula, ula, la la la la la la la la. Ula, ula, ula, ula, la la la la la la la. He saw a pretty flying fish and said, if I could have one wish, I'd change into a flying fish, and then I would be happy, yes I would. Ooh la, ooh la, ooh la, ooh la, ooh la la la. Was heard to say, if I could find a place to stay, I know I would be happy, yes I would. Ooh la, ooh la, ooh la, ooh la, ooh la la. Das war eine Trilogie mit Kevin Ayers Songs, die von Gesang Bridget St. Johns geschmückt wurden. Los ging's mit einer bisher unveröffentlichten Komposition von Kevin Ayers, The Spider and the Fly. Die etwas verrauschte BBC-Aufnahme vom Januar 71 erschien dieses Jahr in einer Bridget St. John Doppel-CD-Anthologie mit lauter raren BBC-Aufnahmen. Das zweite Lied, das über die hübsche Dame, wurde tatsächlich von beiden in Französisch gesungen. Jolie Madame wurde ebenfalls 1971 aufgenommen, im November 1971. Eigentlich sollte der Song auf Ayers drittem Soloalbum erscheinen, er wurde aber nicht veröffentlicht auf dieser Platte. Erstmalig erschien er dann 1976 auf einer Ayers-Kompilation mit dem Titel Oddities. Das Klavier spielte wieder David Bedford und das wunderbare Arrangement für Englischhorn ist auch von ihm. Auch beim letzten Song der Trilogie war David Bedford mit von der Partie. Der Song über die Muschel und den fliegenden Fisch wurde 1970 für Kevin Ayers zweite Solo-LP aufgenommen. Shooting at the Moon heißt sie. The Oyster and the Flying Fish hätte sicher auch gut auf das Album mit Kinderliedern gepasst, das Bridget St. John und Kevin Ayers damals gemeinsam aufnehmen wollten. Leider ist daraus nichts geworden. Kevin Ayers hielt sich damals einfach zu oft auf Mallorca auf und Bridget St. John lebte in London. Immerhin gab es aber 2007 eine erneute Zusammenarbeit von Kevin Ayers und Bridget St. John. Sie sang auf seinem wunderschönen Album The Unfair Ground ein weiteres Duett mit ihm. Und das gab es schon in der ersten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk zu hören. And now Bridget's going to sing solo again, this time a number written by John Martin called Head and Heart. Place it starts. Love me with your head. scared of being wrong, and that's it. Love me with your head, not love me from the place it starts. Love me with your head, and not love me when I'm wild. It's just no way to say how much I love it. You never made me cry, and that's just fine. Only got my fear to hurl above you. You know we all get scared from time to time. Love me with your head, not love me from the place it starts. Love me with your head, and not love me. I'm Bridget St. John als Interpretin von zwei Songs ihres Mentors, Fans und Freundes John Martin. Die Live-Aufnahme von Martins Song Head and Heart stammt vom August 1974 und wurde in diesem Jahr auf der Doppel-CD mit lauter BBC-Aufnahmen veröffentlicht. Der Song danach heißt Back to Stay und stammt von Bridget St. Johns zweiter LP Songs for the Gentleman aus dem Jahr 1971. Das Tasteninstrument mit dem hellen, glockenähnlichen Klang heißt Celesta. Gespielt wurde es von dem Komponisten und Arrangeur Ron Geeson. Zwischen dem dritten und vierten Album von Bridget St. John verging erneut viel Zeit. Thank You For erschien 1972, Jumble Queen 1974. Dandelion Records, das Plattenlabel von John Peel und Clive Selwood, war Ende 1972 pleite gegangen. Chrysalis Records veröffentlichte dann 1974 ihre vierte LP. In der Zwischenzeit begann sich auch die Ehe von Bridget St. John und Nigel Beresford aufzulösen, was sich in dem einen oder anderen Song der LP Jumble Queen niederschlug. Hier sind gleich drei Songs von diesem Album: Song for the Waterden Widow, I Don't Know If I Can Take It und Long Long Time. I don't know if I can't take it anymore. As I learn to keep my distance and I try to take my time, and you teach me not to reach for things that are no longer mine, and with one hand you deny me while the other feeds me lie. I don't know if I can take it anymore. I don't know if I can take it anymore. All the promises you made me, all the lies you told, I carry them in. In choosing you must lose one, and they say that love is blind. I don't know if I can take it anymore. I don't know if I can take it can be gypsy forever in head. You can be sailor forever in head. If I be your gypsy, will you be my wing and carry me, carry me, carry me. Das waren drei Songs aus Bridget St. Johns viertem Soloalbum Jumble Queen aus dem Jahr 1974. Eigentlich hätte John Martin die Platte produzieren sollen, der war aber nach einer anstrengenden USA-Tournee im Vorprogramm von Traffic zu erschöpft für diese Aufgabe. Engagiert wurde stattdessen der Bassist von Ten Years After, Leo Lyons. Dem gefiel Bridget St. Johns Musik einfach und er machte bei der Produktion einen prima Job. Ten Years After Keyboarder Chick Churchill war auch mit von der Partie. Er spielte nicht nur sehr geschmackvoll Klavier, er schrieb auch die Streicherarrangements für einige Songs. Im Jahr vor der Produktion von Jumble Queen, während der Wirren ihrer Scheidung, war Bridget St. John in den kleinen Ort Sparrow Pit in Derbyshire umgezogen und sie versuchte dort allein wieder auf die Füße zu kommen. Einen Laden zum Einkaufen gab es nicht, aber immerhin einen Pub und eine Methodistenkapelle. Als Bridget St. John 1973 nach Sparrow Pit umzog, lernte sie eine ältere, einsame Frau kennen, die zwei Häuser weiter wohnte. Bridget St. John besuchte sie regelmäßig und schrieb einen Song über Hilda Fletcher. She used to play harmonium. Früher spielte sie das Harmonium. This is called She Used to Play Harmonium and it's written for a lady who died recently called Hilda Fletcher, who used to live in the village where I live. And it's really a song about how it's about old people, really, and how they just left to rot after a certain period. She used to play harmonium in a Methodist chapel on Sundays. But that was long before you came. You will not remember her that way. But huddled in front of a brazen fire, the occasional word from an old armchair. And day after day, you'd knock on her door, try to bring her the world on your tongue. Knowing she was old, she was slipping away, but there was something inside her held on. Sunny days she'd take a chair, sit on the flags and take the air. People would pass the time of day, hoping to pass her time away. But as the days drew in, blinds were drawn, she'd return to the fire and wait for morning. And day after day, you'd knock on her door, try to bring her the world on your tongue. Knowing she was old and slipping away, but there was something inside her held on. Done are the days of tea and company, the drips and drabs of pain. Now the snow falls fast on the empty house. She died last night, they say. She used to play harmonium in a Methodist chapel on Sundays. But that was long before you came. You will not remember her that way. Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk geht so langsam zu Ende. Das waren noch einmal zwei Songs aus einer Sammlung mit Bridget St. Johns Aufnahmen bei der BBC. She Used to Play Harmonium aus dem Jahr 1975 und Love Lie Easy vom Januar 1976. Ein neuerer Song von Bridget St. John kursiert im Internet mit Einwilligung von Bridget St. John herself. Look at this child. Ein Song, der ihr besonders viel bedeutet. Bridget St. John hat in den letzten Jahren wieder Konzerte in England gegeben, obwohl sie mit ihrem zweiten Mann, dem Bassisten Gordon Edwards, noch immer in New York lebt. Bei einer gemeinsamen Tournee mit dem Singer-Songwriter Michael Chapman wurde diese Version von Look at This Child aufgenommen, am 4. April 2009 in Chippenham, England. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Hier ist noch einmal Bridget St. John, Look at This Child. Scared.